Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 116 an Goethe. Sonntagabends, 1. November. Ich bin ungeduldig, wieder ein Lebenszeichen von Ihnen zu erhalten. Mir ist, als wenn ich gar lange nichts von Ihnen erfahren hätte. Das Evenement im Hause ist, wie ich hoffe, glücklich vorbeigegangen. Wir leben jetzt recht in den Zeiten der Fehde. Es ist eine wahre Ecclesia Militans. Die Horen meine ich, außer den Völkern, die Herr Jakob in Halle kommandiert und die Herr Manso in der Bibliothek DSW hat ausrücken lassen und außer Wolfs schwerer Kavallerie haben wir auch nächstens vom Berliner Nikolai einen derben Angriff zu erwarten. Im 10. Teil seiner Reisen soll er fast von nichts als von den Horen handeln und über die Anwendungen kantischer Philosophie herfallen, wobei er alles unbesehen, das Gute wie das Horrible, was diese Philosophie ausgeheckt, in einen Topf werfen soll. Es lässt sich wohl noch davon reden, ob man überall nur auf diese Plattituden antworten soll. Ich möchte noch lieber etwas ausdenken, wie man seine Gleichgültigkeit dagegen recht anschaulich zu erkennen geben kann. Nikolain sollten wir aber doch von nun an in Text und Noten und wo Gelegenheit sich zeigt, mit einer recht insignen Geringschätzung behandeln. Haben Sie die neuen Musenalmanache gesehen? Sie sind horribel. Leben Sie recht wohl. SCH